Ich hab ein beängstigendes Glied, so wie Lexington-Stil. Ey, du bist hässlich und siehst aus wie Ferris MC. Ich punch dich zum Beat, Raps Muhammad Ali Depp. Ich handel mit Speed, Crack und Amphetamin. Was willst du tun? Bitch, ich komm mit der Uzi und Bombe per Kugeln. Ein Loch in den blutenden Kopf einer Hure. Du Schmock bist nicht gut, sondern doch nur ein schwulen Maskottchen wie Trooper Dadon. Du willst ein Battle, der Battle die Wand. Ich zerfette dich, Bank und verstecke dich unter der Bettdecke von deiner Tante. Deine Verwandten sind alle schwul und haben Klamotten in Rosa an. Ich verwandle mich in den Battle in einen tollwütigen Dobermann. Bam, bam, bam, bam. Ich bin ein Bluthund der Welt und ich zerreiß, Bitch. Du weißt, ich bin die Zukunft der Welt, wie der Treibhauseffekt. Und das Jahr 2006, ich zieh die Gun und schieß dir dann eine Ladung Blei auf dein Head. Jetzt sei leise, du Faggot, keine Widerworte, Mädel. Sonst hast du ein Rendezvous beim nächsten Kieferorthopäden. Du hast gegen Eski verloren, da du eine Tucke bist, die immer wecker wird, Bitch. Dein Billiger Style ist für mich einfach keine Gefahr, da du wie deine Mutter raps und sie ist sauer, wenn sie deine Runde anhört. Denn es ist eine Schande für sie, Boss ist dumm und behindert und meint, er kann gegen mich siegen, wenn ich mit der Kalasch die Kopf an das Mic step. Und will getäuscht auf die Plätze verweise, du bist eine kleine verdorbene Nutte. Und wenn du mich siehst, dann schmeißt du die Beine, denn ich komm und geb deine Kocke, die Fotze so hart, dass es weh tut und alles von Blutes. Mein Penis ist eine gefürchtete Waffe, die Bitches im Battle zerballert wie Uzis. Nigga, spar dir deine Runde, denn sie wird sich eher anhören wie jede andere deiner Runden. Du kennst mich nicht, ich fick die Frau, die du liebst. Ach, halt dein Maul, du bist weak, Nigga, saug an meinem Glied. Die Zielgruppe deines Raps ist Daniel Kübelberg. Ey, ich bügel deine Drecksbitch auf einem Bügelbrett. B.O.Z. wird geschlagen wie Sahne. Ich schlage dein Kadaver zurück nach Pakistan. Die Zielgruppe deines Raps ist Daniel Kübelberg. Ey, ich bügel deine Drecksbitch auf einem Bügelbrett. B.O.Z. wird geschlagen wie Sahne. Ich schlage dein Kadaver zurück nach Pakistan. Meine MG entscheidet, deine Lebenszeit geht vorbei. Ich geb dir Blei und deine Seele schwebt ins Jenseits, zu toll. Du kommst zwar aus Hamburg, doch dein Sex findet im Darm statt. Dein Analtrakt dient Verkehrsteilnehmer als Parkplatz.